Meine Damen und Herren, am Mikrofon Hans-Peter Probst. Wenn heute von einem dramatischen Tag gesprochen wurde, dann hat dies ohne Zweifel seine Berechtigung. Die Ereignisse in Prag vor der bundesdeutschen Botschaft, die Nachricht, dass die Ostberliner Führung die Reisemöglichkeiten in die Tschechoslowakei einschränkt und am frühen Abend die Mitteilung in Bonn von der neuen Ausreisegenehmigung für die Flüchtlinge in der Botschaft in Prag. Dieses Thema bildet den Schwerpunkt unserer Sendung mit Berichten, Interviews und einem Streitgespräch. Ferner ein Programm, grünes Licht für die Polenreise des Bundeskanzlers und Putschversuch in Panama, wie immer Wall Street und Pressestimmen. Am Telefon in Prag der Kollege Walter Tauber, der nun schon seit Tagen praktisch rund um die Uhr im Dauereinsatz ist. Herr Tauber, guten Abend. Eigentlich sollte inzwischen ja schon der erste Zug mit DDR-Bürgern in Richtung Hof abgefahren sein. Es hat aber Verzögerungen gegeben. Ist der erste Zug jetzt weg? Ja, der erste Zug soll jetzt weg sein, wie mir Kollegen gesagt haben. Und zwar gab es Verzögerungen deswegen, weil die Sache heute Abend wohl so überraschend kam, dass zunächst nicht genügend Busse bereitgestellt werden konnten, die die DDR-Flüchtlinge zu dem Prager Vorortbahnhof Lieben, wo diese Sonderzüge abgehen, bringen konnte. So hat sich das etwas verzögert. Ich glaube, politische Hintergründe hatte das überhaupt nicht. Es waren rein technische Dinge. Wie viel sollen denn pro Zug die Tschechoslowakei verlassen können? Ja, das weiß ich nicht, wie viel so ein Zug reingehen. Mhm. Aber die Abfahrt geht jetzt laufen. Da werden also die Busse fahren, die Leute dort zum Bahnhof. Die steigen dort in die Züge. Wenn der voll ist, müssen die letzten warten und auf den nächsten Sonderzug. Ja. Wie viel da? Ich schätze 400 oder so, was denn so ein Zug geht. Ob man wirklich glaubte, so den Strom in die CSSR unterbinden zu können, dem einzigen Land, in das DDR-Bürger ohne Genehmigung reisen konnten? Wie gehört, ab heute brauchen die DDR-Bürger auch für die Tschechoslowakei eine Ausreisegenehmigung. Eine Reiseerschwernis, so die amtliche Version, für die Bonn verantwortlich gemacht wird. Gerd Rüdiger. Die faktische Schließung der Grenze zur Tschechoslowakei kam überraschend und trifft die DDR-Bürger hart. Deshalb wohl wurde ihnen in der Hauptnachrichtensendung des DDR-Fernsehens, der Aktuellen Kamera, nicht nur die Entscheidung mitgeteilt, sondern dazu auch ein Kommentar geliefert, der offenbar beruhigen sollte. Leider werden von diesen vorübergehenden Reiseerschwernissen viele betroffen, die treu zu ihrem sozialistischen Staat stehen und wohlverdiente Urlaubstage in unserem Nachbarland verbringen wollen. Dazu sei gleich angemerkt, dass sie auf diesen Urlaub in der CSR nicht zu verzichten brauchen, wenn sie umgehend einen Antrag auf Erteilung eines Visums stellen. Was das bedeutet, weiß jeder in der DDR, beruhigen kann das nicht. Kein Wort hingegen darüber, dass die DDR-Führung zugleich entschied, alle DDR-Flüchtlinge aus der Bonner Botschaft in Prag ausreisen zu lassen. Stattdessen noch einmal eine Breitseite von Vorwürfen und Angriffen gegen die Bundesregierung. Sie provoziere die DDR gezielt auf das 40-jährige Bestehen der DDR. Sie führe eine Verleumdungskampagne, manipuliere die Menschen in der DDR. Und schließlich, sie habe ihr Wort gebrochen, nachdem die DDR am Wochenende aus humanitären Gründen DDR Bürger in den Botschaften in Prag und Warschau ins Bundesgebiet ausgewiesen hätte. Der DDR-Kommentator. Wie der DDR vorliegende Bericht erhärten, bereiten bestimmte Kreise in der BRD weitere Provokationen zum 40. Jahrestag der DDR vor, die gegen Ruhe und Ordnung gerichtet sind. Dazu gehört das gegenwärtig in der Prager Botschaft der BRD erneut inszenierte Schauspiel. Kein Wort, wie gesagt, über die Entscheidung, Flüchtlinge aus der Prager Botschaft noch heute Nacht ein zweites Mal ausreisen zu lassen. Stattdessen beschwor Staats- und Parteichef Erich Honecker bei einem Veteranentreffen des Politbüros die Existenz der DDR und deren Vorteile gegenüber der Bundesrepublik. Mit Genugtuung, ohne Selbstzufriedenheit und Überheblichkeit können wir feststellen am heutigen Tag, dass es gelang, eine Gesellschaft aufzubauen, der trotz steigender Arbeitsproduktivität Massenarbeitslosigkeit fremd ist. Obwohl unser Wohnungsbauprogramm noch zu verlenden ist, gibt es bei uns keine Obdachlosen. Und es gibt auch zum Glück keine Drogenmafia, keinen Babyhandel, wie er in der BRD Usus ist. Soziale Sicherheit und Geborgenheit gehen bei uns Hand in Hand mit der Mehrung der materiellen Werte. Und wer das nicht glauben will, muss fühlen, die Fakten sprechen für sich und Erich Honecker auch. Er gab sich als Hardliner, der an seinem Kurs festhalten will. Gerade jetzt glaubt man, in der Bundesrepublik Deutschland, die Deutsche Demokratische Republik durch einen umfassenden Angriff aus den Angeln heben zu können. Daraus, liebe Kameraden, wird allerdings nichts. Je lauter Wie sehen die Menschen in der DDR die aktuelle Entwicklung? Ich fragte Werner Fischer von der Bewegung Frieden und Menschenrechte, der wohl ältesten regimekritischen Gruppe, der nach der Luxemburg-Liebknecht-Gegendemonstration zusammen mit Bärbel Bohley und dem Ehepaar Templin vorübergehend ausgewiesen wurde. Die Situation ähnelt etwa der von vor 1961. Also damals, wie heute, kommt diese Entscheidung einer politischen Bankrotterklärung gleich. Hier zeigt sich eigentlich ganz deutlich der Unwille und die Unfähigkeit seiner Politik, die allein Menschen veranlassen könnte, im Lande zu bleiben. Ja, und innenpolitisch konkret gesagt wird... Durch die Unpopularität wird dieser Entscheidung wird der Dampfkessel-Effekt gesteigert. Der Unmut und die Unzufriedenheit nehmen zu, insbesondere ja bei jenen, die lediglich ihren Urlaub im sozialistischen Ausland verbringen wollen, um sich von den manchmal drückenden DDR-Verhältnissen zu erholen. Wenn Sie diese massenhafte Absetzbewegung nun betrachten, können Sie denn für die Entscheidung der Ostberliner Führung Verständnis aufbringen? In keiner Weise. Ich denke, an ihr ist es eigentlich, eine Situation zu schaffen, die die Leute veranlassen könnte, im Lande zu bleiben. Und das möglichst schnell. Nun hat es ja genug Etappen in dieser Entwicklung gegeben, wo die Führung die Möglichkeit gehabt hätte, auf die Menschen, die Andersdenkenden, die aber nicht unbedingt gegen den Staat sind, zuzugehen. Das ist nicht passiert. Sollte das nun in dieser eskalierenden Phase möglich sein? Ja, ich sagte ja schon, sie zeigt sich unfähig und auch nicht besonders willig in dieser Frage. Aber ich denke, dass das, was atmosphärisch sich derzeit in der DDR tut, sie irgendwann dahin bringen muss, dass sie ihren Kurs ändert. Ich habe heute beispielsweise erfahren, dass der Verband Bildender Künstler eine Resolution verabschiedet hat, die sich anlehnt an die Resolution der Unterhaltungskünstler. Also hier ist deutlich zu spüren, dass in fast allen gesellschaftlichen Bereichen der DDR der Unmut wächst und die Bereitschaft, dem Druck von oben, dem Druck von unten entgegenzusetzen. Aber Herr Fischer, wenn Sie sagen, diese Führung ist nicht mehr handlungsfähig, wie wollen Sie dann von ihr Reformen erwarten? Ich glaube kaum noch. Das ist meine persönliche Meinung, dass man von ihnen Änderungen erwarten kann. Ich wiederhole nochmal, hier muss wirklich Druck von unten passieren, in etwa in der Form, wie es gestern in Leipzig passiert ist. Sie müssen begreifen, dass sie abzutreten haben, dass sie den Weg frei machen müssen für eine Regierungsform, wo alle gesellschaftlichen Kräfte vertreten sind. Und Sie glauben, Kräfte, die dann diesen Prozess einleiten und umsetzen könnten, die gibt es im Apparat? Der zumindest erstmal möglich macht, all das, was an Konzeption und Programm vorhanden ist, in den unterschiedlichsten Gruppen der Opposition und den neuen Initiativen, dass das öffentlich diskutiert werden kann. Was wären denn dann so die Grundvoraussetzungen, die zunächst einmal geschaffen werden müssen? Die Grundvoraussetzung wäre eigentlich, also das hört sich alles sehr radikal an, aber ich denke, anders geht das einfach nicht. Die Grundvoraussetzung wäre eine Volksabstimmung, und zwar nicht als Forderung, sondern wir müssen sie selbst organisieren, zu einer neuen Verfassung, aus der dann natürlich abgeleitet werden kann, ein neues Wahlgesetz, was impliziert Zulassung all dieser Initiativen und so weiter. Ich glaube, wir kommen mit dieser Kleinarbeit, Anmeldung von Initiativen, also sozusagen von einer Macht, die hier keinerlei Legitimation hat, die Legitimation zu bekommen für unsere Gruppen und vor allem, das geht nicht. Es muss also wirklich ein ganz radikaler Weg begangen werden. Das muss sich in der Gesellschaft auch durchsetzen. Damit verlangen Sie aber praktisch, dass sich dieses System selbst aufgibt, ne? Anders geht es wahrscheinlich nicht. Allerdings muss ich auch die Befürchtung äußern, dass das, was derzeit atmosphärisch sich hier abspielt, in diesem Dampfkessel, umschlagen kann in, ich will nicht so weit gehen, um zu sagen, bürgerkriegsähnliche Zustände, aber mindestens in Krawalle. Das, denke ich, zu verhindern, sollte unser Interesse sein, aber auch das Interesse des Machtapparats. Ja, es werden da ja immer im Publizistischen die Vergleiche oder die Hinweise auf die Volksrepublik China gegeben, Genau. Das ist nicht so weit hergeholt. Und für Ihre konkrete Arbeit und die anderer Gruppen, befürchten Sie da, gerade jetzt auch mit Blick auf den Jahrestag und die unmittelbare Zeit danach, eine Verhärtung? Ja, also Sie setzen ja Ihre polizeistaatlichen Methoden weiter fort. Der Machtapparat möchte für seine Selbstbeweihräuchung am 7. Oktober gern Ruhe haben. Und deshalb wird weiter bespitzelt, wird weiter überwacht und werden Treffen von Mitgliedern der vielen neuen Initiativen verboten oder behindert. Zurzeit sind ja mehrere Menschen in der DDR in Haft, in Leipzig, in Potsdam und Berlin. Überall finden dort Solidaritätsveranstaltungen statt. In Berlin gibt es seit gestern eine Mahnwache. Also sie halten fest. Sie setzen offensichtlich alle Mittel ein, um Ruhe zu bewahren. Im Stundentakt verlassen mittlerweile Sonderzüge den Prager Vorort Bahnhof Lieben und begeben sich auf die Reise in die Bundesrepublik. Unklar ist freilich bislang, welche Strecken sie dabei benutzen. In Prag war heute bekannt geworden, dass keineswegs technische Schwierigkeiten die Ursache für die immer neuen Verzögerungen der Ausreise der Flüchtlinge waren. Tschechoslowakische Stellen ließen durchblicken, dass die Ostberliner Führung Probleme habe, die Sonderzüge reibungslos über das Gebiet der DDR zu bringen. Es gibt hier in Prag zwei Versionen, wie die DDR das Problem lösen will. Die eine besagt, die Sonderzüge würden bei Plauen gewissermaßen nur symbolisch über das Gebiet der DDR geleitet und führen dann gleich nach Hof weiter. Eine zweite Lesart sagt, die Züge würden auf unterschiedlichen Strecken durch die DDR geführt. Ursprünglich war heute von tschechoslowakischen Stellen in Prag mitgeteilt worden, dass der erste Sonderzug die tschechoslowakische Hauptstadt pünktlich um 17 Uhr verlassen werde. Doch dann gab es erneut Schwierigkeiten. Die tschechoslowakischen Busse, die die DDR-Flüchtlinge ursprünglich zum Bahnhof bringen sollten, wurden wieder weggeschickt. Die Flüchtlinge, so hieß es, müssten mit DDR-Bussen fahren. Tatsächlich kamen dann Busse mit DDR-Kennzeichen und fuhren die DDR-Flüchtlinge zum Bahnhof. Bisher scheint alles reibungslos verlaufen zu sein. Viele der Flüchtlinge hatten eine böse Nacht hinter sich. Mehr als 1500 von ihnen mussten die vergangene Nacht auf dem kalten Pflaster vor der Botschaft der Bundesrepublik in Prag verbringen. Sie hatten keinen Einlass mehr in die Botschaft gefunden. An Schlaf war da schon wegen der Kälte nicht zu denken. Aber auch diejenigen, und das waren die meisten, die in den Zelten oder auf Feldbetten unter freiem Himmel im Garten der Botschaft nächtigten, hatten es nicht viel besser getroffen. Nur Frauen mit Kleinkindern konnte man in den festen Gebäuden der Botschaft unterbringen. In Prag stellt sich natürlich jetzt die Frage, wie es weitergehen wird. Wird sich in den nächsten Tagen die Botschaft der Bundesrepublik wieder mit DDR-Flüchtlingen füllen? Das ist wenig wahrscheinlich. Wer noch ohne Visum in die Tschechoslowakei kam, der hatte gerade durch die Verzögerungen bei der Abreise der Flüchtlinge genug Gelegenheit, noch nach Prag zu kommen und sich dem Exodus anzuschließen. Seit aber die Visumspflicht für DDR-Bürger bei Besuchen in der Tschechoslowakei eingeführt ist, hat man in Ostberlin die Möglichkeit, die Ausreise von DDR-Bürgern zu kontrollieren und nur auf linientreue Genossen zu beschränken, die der DDR nicht lebewohl sagen möchten. Wie die Flüchtlinge in Prag selbst, so warteten natürlich auch die Helfer im Bayerischen Hof, der ersten Station der DDR-Bürger, auf die Ankunft der Sonderzüge. Auch sie zunächst vergebens. Wolfgang Nölke, Sie sind in Hof, die Züge sind unterwegs. Was ist vorbereitet? Ja, etwa 800 Helfer vom Bayerischen Roten Kreuz bis hin zur Bayerischen Wasserwacht stehen seit gestern parat hier in den Wartesälen auf dem Bahnhof. Seitdem der erste Zug seit 18.25 Uhr von Prag aus nach hierher unterwegs ist, sind etwa im Stundentakt die Züge in Prag abgefahren. 12.000 Übersiedler in 10 Zügen erwartete der Staatssekretär des Bundesinnenministers Horst Waffenschmidt noch vor wenigen Stunden. Soeben auf der gerade zu Ende gegangenen Pressekonferenz gibt er bekannt, dass es noch viel mehr werden. Ja, hier sollten wir eine Zustellung hören. Die hören wir leider nicht. Wir werden im Stundentakt kommen. Das bedeutet, dass wir auch hier, wenn der erste Zug hier eingetroffen ist, uns darum bemühen müssen, die Aufgaben, die dann anstehen in der ersten Betreuung, möglichst innerhalb einer Stunde zu erledigen. Denn Sie können sich denken, welche Folgerungen es hätte, wenn wir 2 Stunden machen und der nächste Zug steht schon an, dann wäre nämlich der dritte auch schon da. Es hat sich für den ersten Zug im Hinblick auf die Anfangszeit, die Eintreffenszeit hier eine gewisse Veränderung ergeben. Auf den Informationskanälen, die mir im Augenblick zur Verfügung stehen, kann nicht mehr bestätigt werden, dass der Zug noch heute eintrifft, sondern es kann, ich betone das, es kann 1.30 Uhr bis maximal 2 Uhr werden. Rein schildert, was sich dort abspielte. 22.30 Uhr. Um den Bahnhof herum viele, viele Autos mit Kennziffern aus Potsdam und Rostock und überall aus der DDR. Auf Bahnsteig 5 des Dresdner Bahnhofs 2000 Menschen dicht gedrängt. Züge aus Prag Richtung Westen, nur junge Leute, die wollen aufspringen. Viele Babys, Kleinstkinder, Kinderwagen. Ein Zug fährt ein, die jungen Leute springen auf die Gleise und zwischen den Gleisen. Der Zug stoppt, aber es ist der falsche und er kommt auch noch aus der falschen Richtung und leer ist er auch. Es war ein Zug zum Rangieren. Ein junger Mann ist auf die Gleise gestürzt, der hat sich verletzt und wird gepflegt. Die anderen klettern zurück auf den Bahnsteig. Mutti, ich will nach Hause, bittet ein etwa 5-jähriges Mädchen. Ist zu weit weg, sagt die Mutter. Warum sollen wir denn hier noch so lange warten? Wir wollen verreisen, sagt die Mutter. Aber warum denn? Das erkläre ich dir, wenn du groß bist. Um 23.30 Uhr eine erste Lautsprecherdurchsage, eine weibliche Stimme. Bürger, wenden Sie sich mit Ihrem persönlichen Anliegen an die Abteilung Inneres. Treten Sie die Heimreise an. Ein Pfeifkonzert als Antwort ein. Und immer wieder der gleiche Ruf, wir wollen raus. Die Durchsagen werden aufgeregter und gehen weiter. Erregte Diskussionen überall. Warum ist keine Polizei zu sehen? Aber man sieht am Bahnsteig 16 vom Bahnhof Dresden, dass da immer mehr zivile und Polizisten, uniformierte Polizisten eintreffen. Um 23.36 Uhr trifft dann auch ein Zug aus Leipzig ein. Und damit erhöht sich die Zahl derer, die weg wollen. Vielleicht sind es jetzt schon in Dresden 3000. Ein kirchlicher Mitarbeiter redet auf einen jungen Mann ein. Diese ganze Energie verwendest du hier auf dem Bahnsteig, um rauszukommen. Warum nicht in diesem Land? Antworte mir, du kannst helfen, dies hier zu verändern. Der junge Mann sagt nichts. Um 0.30 Uhr kommt der Superintendent der Kreuzkirche in Dresden, Christoph Ziemer, zum Bahnhof. Immer mehr Polizei. Ziemer versucht, zur Einsatzleitung vorzudrängen, um möglicherweise den vielen kleinen Kindern zu helfen, wenn die Situation eskaliert, vielleicht die Kreuzkirche aufzumachen. Aber Ziemer dringt nicht vor. Über ein paar Sätze geht es nicht hinaus. Plötzlich sind von allen Seiten Polizisten im Bahnhof. Sie gehen nun gegen die Ausreisewilligen vor. Die Durchsage lautet jetzt so, und das ist jetzt eine männliche Stimme, hier ist die deutsche Volkspolizei, verlassen Sie sofort den Bahnhof Richtung Bayerischer Platz. Volkspolizeiliche Maßnahmen werden jetzt anlaufen. Der Bahnhof ist nun vollständig abgeriegelt mit Gummiknüppeln, geht die Volkspolizei in geschlossenen Reihen auf die Ausreisewilligen vor. Ein Oberstleutnant sagt zu uns in der Gruppe um den Superintendent Ziemer, es werden jetzt polizeiliche Maßnahmen ergriffen. Zu Ihrer eigenen Sicherheit fassen Sie jetzt sofort den Bahnhof. Nichts geht mehr, die Situation will keiner mehr entspannen. Um 2 Uhr ist der Bahnhof völlig abgeriegelt, die Maßnahmen beginnen, erste Festnahmen, die Leute werden in bereitgestellte LKWs verfrachtet. Erst um 3 Uhr die erste Nachricht, dass noch nicht mal ein einziger Zug aus Prag abgefahren ist. Soweit das Geschehen in Dresden am Bahnhof in den frühen Morgenstunden dieses Tages. Unbeeindruckt von den Geschehnissen in Prag oder auch in Warschau, wo inzwischen mehr als 400 Flüchtlinge gezählt werden, oder in Ungarn, wo die Flüchtlingswelle kaum abebbt, oder eben in Ostberlin selbst, wo seit gestern Abend 18 Ausreisewillige die amerikanische Botschaft aufsuchten und wo heute Nachmittag Verzweifelte um Einlass kämpften. Ungeachtet also solcher Geschehnisse, so scheint es jedenfalls äußerlich, begann die DDR heute ihre Feierlichkeiten zum 40. Gründungstag. Den Auftakt bildete ein großer Zapfenstreich vor dem Mahnmal unter den Linden, eingeleitet von Verteidigungsminister Kessler. Ein Beitrag von Harald Kleinschmidt. Genossen Soldaten und Matrosen, Unteroffiziere und Mate, Genossen Fähnriche und Offiziere, ich begrüße und beglückwünsche Sie zum 40. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik. Augen gerade! Aus! Gewehr! Ab! Die Szenerie war gespenstisch. Während in Ostberlins Prachtstraße unter den Linden die Vorbereitungen für den ersten großen Zapfenstreich im Rahmen der Jahrestagfeiern getroffen wurden, war nur wenige hundert Meter davon entfernt die Botschaft der Vereinigten Staaten von einer Hundertschaft Volkspolizisten hermetisch abgeriegelt. Der Zugang zum Platz vor der Botschaft war im Zuge einer sogenannten polizeilichen Maßnahme gesperrt. In Seitenstraßen standen Mannschaftswagen, in die bis heute Abend immer noch vereinzelt DDR-Bürger, meist Jugendliche, geschafft wurden. Heute Nachmittag hatte die Volkspolizei Lände vor der Botschaft geräumt, auf dem sich zeitweilig 150 bis 200 Menschen aufgehalten hatten, von mehr Dutzend offensichtlich Zuflucht in der diplomatischen Vertretung suchen wollten. Bei der Räumungsaktion wurden etwa 20 Menschen abgeführt, darunter eine Mutter mit 3 kleinen Kindern. Auch sie mussten einen Mannschaftswagen besteigen, dabei schrien die Kinder laut. Zu dem Versuch, in die US-Botschaft zu gelangen, war es gekommen, nachdem bekannt geworden war, dass gestern 18 Personen in dem Gebäude Zuflucht gesucht hatten. Ihrer Belange nahm sich Rechtsanwalt Wolfgang Vogel an, der nach wie vor das Mandat Zelfälle hat. Die 18 verließen heute Abend die Botschaft und kehrten in ihre Heimatorte zurück. Ihre alsbaldige Ausreise gilt als sehr wahrscheinlich. Auch in Bonn ständiger Vertretung in Ost-Berlin halten sich wahrscheinlich mehrere DDR-Bürger auf. Es wäre ein Wunder, wenn keine hier wären, umschrieb ein Diplomat die Situation. Da die Mission geschlossen ist, stellt sich die Frage, wie sie hineingekommen sind. Die DDR-Medien setzen unterdessen ihre Kampagne gegen die Bundesregierung fort. Sie werfen ihr Bruch des Völkerrechts und bilaterale Verträge vor. Ohne auf die Vorgänge in und vor der US-Botschaft einzugehen, wird von Bonn erneut Wohlverhalten angemahnt, aus einem Kommentar des DDR-Fernsehens von heute Abend. So wie das alle anderen Staaten Europas handhaben, muss sich also auch die Regierung in Bonn endlich bereit finden, die Tätigkeit ihrer Botschaften in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht zu bringen. Alles andere muss das Zusammenleben der europäischen Völker belasten. Sich darüber klar zu werden, sowohl von den Verantwortlichen in Bonn als auch von denjenigen erwartet, die sich an den bisherigen Machenschaften beteiligen. Die DDR-Führung zieht indessen äußerlich von den Ereignissen unbeeindruckt ihr Feiertagsprogramm ohne Abstriche durch. Politbüromitglied Egon Krenz, Honeckers möglicher Nachfolger, stellte bei einem Auszeichnungsakt höchst allgemeine Veränderungen in Aussicht. Auf viele neue Fragen werden neue Antworten zu finden sein. In diesem Sinne bereitet unsere Partei, die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, ihren 12. Parteitag vor. Wir haben in der Deutschen Demokratischen Republik gemeinsam bewiesen, der Sozialismus ist weder eine Utopie noch ein Experiment. Er entstand aus der Sehnsucht der Menschen nach einem Leben, das frei ist von Elend, frei von Not und Gewalt, nach einer Gesellschaft, in der der Mensch zum Beherrscher seines eigenen Schicksals wird. Bei solchen Tönern angesichts der Situation im Land fällt es schwer, nicht von Zynismus zu sprechen. Das Flüchtlingsproblem, die dramatischen Entwicklungen des gestrigen Abends und das bange Warten am heutigen Tag waren natürlich auch Thema Nummer 1 heute in Bonn. Dieter Kopp fasst die Ereignisse in der Bundeshauptstadt zusammen. Es war ein banges Warten auch in Bonn. Um 20 Uhr gestern Abend sollten die ersten Züge Prag in Richtung Westen verlassen. Unmittelbar zuvor kündigte der Leiter der ständigen Vertretung der DDR in Bonn, Neubauer, gegenüber Kanzleramtsminister Seiters eine Verzögerung an. Technische Gründe machte er geltend, spätere Begründungen fielen zum Teil unterschiedlich aus. Zahlreiche telefonische Kontakte mit der DDR, mit der GSSR, fruchteten nichts. Aus Prag kam trostlose Kunde. Die Unruhe der Menschen, berichtete Seiters am Mittag dem Bundestag, nimmt von Stunde zu Stunde zu. Die Lage sei unerträglich. Seiters gab bekannt, dass der stellvertretende Leiter der DDR-Vertretung ins Kanzleramt einbestellt worden sei und er eindringlich auf die akuten Gefahren für Gesundheit und Sicherheit der betroffenen Menschen hingewiesen worden sei. Die DDR, so Seiters, wurde gebeten, unverzüglich die Voraussetzungen für die Durchführung der Aktion zu schaffen und uns mitzuteilen, wann der erste Zug fahren könne. Ein Anruf bei der Regierung der Tschechoslowakei ergab nach Seiters, dass die GSSR sich weiterhin zu der getroffenen Regelung bekenne und dort alles parat sei. Bonn blieb dennoch weiter auf Spekulationen angewiesen, auch noch heute Nachmittag, als Regierungssprecher Klein vor die Presse trat und folgenden Sachstand gab. Während das Bundeskanzleramt bis in den frühen Morgen fast jede halbe Stunde in Telefongesprächen mit der ständigen DDR-Vertretung und der GSSR-Botschaft in Bonn sowie mit unserer ständigen Vertretung in Ost-Berlin und mit der Regierung in Prag auf umgehende Erfüllung der Zusage drängte und zum Teil unterschiedliche Begründungen für die immer weitere Verzögerung erhielt, mussten in Prag annähernd 6.000 Menschen unter kaum mehr zu verantwortenden Umständen größtenteils die Nacht im Freien verbringen. Das DRK hat sich um die Versorgung der Zufluchtsuchenden bemüht. Die Botschaft hat Frauen mit kleinen und Kleinstkindern weitgehend im Botschaftsgebäude selbst untergebracht. Heute Mittag traf die Meldung ein, dass der stellvertretende Regierungssprecher der GSSR nunmehr die Abfahrt des ersten Zuges für 17 Uhr ab Prag angekündigt habe. Eine offizielle Bestätigung seitens der DDR liegt bis zu diesem Augenblick allerdings noch nicht vor. Klein bemängelte, dass immer neue Begründungen für die Verzögerung einträfen. An Spekulationen, die DDR wolle nicht zulassen, dass unterwegs Wartende auf die fahrenden Züge sprengen und deshalb erst einmal die Strecke sichere, wollte Klein sich allerdings nicht beteiligen. Eine Stunde nach dem Presseauftritt war es dann soweit, dass Kanzleramtsminister Seiters unter Berufung auf Horst Neubauer mitteilen konnte. Der erste Zug soll um 17 Uhr Prag verlassen. Es sollen insgesamt 10 Züge eingesetzt werden, die dann im Stundentakt von der tschechoslowakischen Hauptstadt über DDR-Gebiet Richtung Hof rollen. Die große Erleichterung in Bonn war spürbar. Die grundsätzliche Frage aber wird weiter gestellt, wie es im Verhältnis zur DDR weitergehen soll, ob und wie Reformen in der DDR begünstigt oder gar honoriert werden können. Mikrofon, Thomas Stein, willkommen, meine Damen und Herren. Mit einem Staatsakt im Palast der Republik und einem Fackelzug der Parteijugend FDJ in Ost-Berlin beging die DDR offiziell den 40. Jahrestag ihrer Staatsgründung. Dabei gab sich das verunsicherte Regime der alten Herren im Politbüro allerdings so ängstlich, dass es glaubte, das Interesse westlicher Besucher an diesem Ereignis nicht aushalten zu können. Die 7 Übergänge zwischen West- und Ost-Berlin blieben den ganzen Tag über für Besucher praktisch vollständig gesperrt. Die SED-Führung wollte möglichst unter sich bleiben. Den für sie gefährlichsten Gast, Michail Gorbatschow, konnte sie allerdings schlecht wieder ausladen. Schließlich war er als Gastredner beim Festakt im Palast der Republik vorgesehen. Was jedoch nicht zu übersehen war, das war das Bemühen der Parteioligarchie, den Kontakt zwischen dem im Westen wie im Osten gleichermaßen umjubelten Reformer aus dem Mutterland des Sozialismus und der Bevölkerung der DDR so knapp wie möglich ausfallen zu lassen. Die Vorgänge in der DDR an diesem Tage werden uns ausführlich beschäftigen. Darüber hinaus im Themenangebot: die Konferenz der Kultusminister der Länder über Fragen der Integration von DDR-Übersiedlern, kontrovers die Frage Ärztemangel trotz Ärzteschwemme, Verkehrsminister der EG-Staaten setzen Österreich unter Druck und der Kongress der Ungarischen Sozialistischen Arbeiterpartei. Zurück zum Ausgangspunkt. Die DDR-Führung bejubelt sich und ihr Staatsgebilde. In einem Festakt im Ostberliner Palast der Republik sprachen Erich Honecker und der sowjetische Präsident und KPdSU-Generalsekretär Michail Gorbatschow. Der wurde in der entscheidenden Frage innerer Reformen in der DDR zwar deutlich, brachte seine Mahnungen aber so diplomatisch an, dass sich das Ostberliner Politbüro zumindest nicht öffentlich unter Druck gesetzt oder gar bloßgestellt fühlen muss. Staats- und Parteichef Honecker hingegen pflegte alte Feindbilder und führte die Unbilden seines Regimes auf sinistre Machenschaften aus der Bundesrepublik zurück. Die Reden zum 40. Jahrestag der DDR-Staatsgründung fasst Uwe Eckhardt Böttger zusammen. Die Rede von DDR-Staats- und Parteichef Erich Honecker unterstrich erneut die Immobilität der derzeitigen SED-Führung. Honecker sieht die andere Deutsche Republik noch immer auf der Siegerstraße der Weltgeschichte. Er zeigte sich überzeugt, die Schwelle zum Jahr 2000 mit der Gewissheit zu überschreiten, dass dem Sozialismus die Zukunft gehört. Auf die aktuellen Probleme der DDR um Massenflucht und wachsenden Ausreisedruck ging Honecker nicht ein. Stattdessen attackierte er mehrfach die Bundesrepublik. Seine Angriffe gipfelten in einem erneuten Revanchismusvorwurf. Im scharfen Kontrast zu unserer Politik stehen revanchistische Forderungen von Politikern der BRD, die weltweit auf Sorge und auf Protest stoßen. Da ist die Rede vom Fortbestand des Deutschen Reiches in den Grenzen von 1937, die Nachkriegsordnung wird in Frage gestellt, die These von der angeblich offenen deutschen Frage lauter vorgebracht als früher. Die Neubelebung der Alleinvertretungsanweisung der 50er und 60er Jahre gipfelt in der sogenannten Obhutspflicht für alle Deutschen. Auch in dieser Hinsicht ist unseres Erachtens ein Vorrat an Gemeinsamkeiten zwischen revanchistischen Politikern und den erstarkten Neonazis offenbar beträchtlich geworden. Wesentlich differenzierter äußerte sich im Anschluss der sowjetische Staats- und Parteichef Michail Gorbatschow. Er bekräftigte das Bündnis mit der DDR, ließ aber auch erkennen, dass sich diese DDR auf Dauer den notwendigen Reformprozessen nicht verschließen könne. Natürlich hat die DDR wie jedes andere Land ihre eigenen Entwicklungsprobleme, die ein Durchdenken und ihre Lösung erfordern. Sie sind sowohl von inneren Bedürfnissen der Gesellschaft zur ständigen Weiterentwicklung hervorgerufen, als auch vom allgemeinen Prozess der Modernisierung und Erneuerung, der jetzt im gesamten sozialistischen Lager vor sich geht. Gorbatschow verwies weiter auf die wachsende Vielfalt in der sozialistischen Welt von heute. Er unterstrich die Notwendigkeit, dass jedes Land einen eigenen Entwicklungsweg wählen müsse. Dabei erteilte er der Brezhnev-Doktrin von der begrenzten Souveränität sozialistischer Staaten erneut eine deutliche Absage. In diesem Zusammenhang verwies der sowjetische Staats- und Parteichef auf die Souveränität der DDR in innen- und außenpolitischen Fragen. Vor allen Dingen sollten unsere westlichen Partner davon ausgehen, dass die Fragen, die die DDR betreffen, nicht in Moskau, sondern in Berlin entschieden werden. Zur Entwicklung der Ost-West-Beziehungen erklärte Michail Gorbatschow, man müsse alle anstehenden Probleme mit politischen Mitteln lösen. Andere Wege gebe es nicht. Jetzt komme es darauf an, mit Vernunft auch nach Gemeinsamkeiten zwischen Parteien mit unterschiedlichen Profilen zu suchen. Dabei bezog Gorbatschow die demokratischen Parteien des Westens ausdrücklich ein. Gegen Ende seiner Rede sagte der sowjetische Staats- und Parteichef, in der Sowjetunion sei sehr wohl bekannt, mit welchem Interesse die Bevölkerung der DDR den Kurs der Umgestaltung verfolge, den er abschließend mit diesen Worten zusammenfasste. Demokratisierung, Offenheit, sozialistischer Rechtsstaat, freie Entwicklung aller Völker und ihre gleichberechtigte Mitbestimmung in den Angelegenheiten, die das ganze Land betreffen, menschenwürdige Lebensverhältnisse für die ganze Bevölkerung und garantierte Rechte für jeden, Möglichkeiten für die schöpferische Entwicklung aller Menschen, das streben wir an. Von diesen Zielen lassen wir uns leiten. Unsere Partei und unser Volk sind fest entschlossen, die Reformen, die die sowjetische Gesellschaft radikal erneuern sollen, zum erfolgreichen Abschluss zu bringen. Michail Gorbatschow war am Vormittag in Ost-Berlin eingetroffen und musste auf dem Flughafen Schönefeld auch den unvermeidlichen sozialistischen Bruderkuss Erich Honeckers über sich ergehen lassen. Im Übrigen hatte es das SED-Regime so sorgfältig in ihrer Regie eingerichtet, dass der Gast zwar freundlich, aber nicht überschwänglich begrüßt wurde, jedenfalls soweit sich das steuern ließ. Zum Empfang Gorbatschows in Ost-Berlin, Hartwig Heber. Sein Bad in der Menge hat er genommen, auch wenn es nicht ganz leicht gewesen ist. Denn die Zaungäste am Straßenrand waren offensichtlich sorgfältig gesiebt worden. Vormittags am Alexanderplatz, Betriebskollektive und umfangreiches Sicherheitspersonal, später unter den Linden bei der Kranzniederlegung FDJ-Delegationen. Und in beiden Fällen auch von der Zahl sorgfältig bemessen. Strömende Menschenmengen, jubelnde Begeisterung waren nicht zu registrieren in der Innenstadt. Weiter draußen war es indessen lebhafter. Meinungsumfragen übrigens unter der Bevölkerung hatte man nicht gestattet. Dennoch suchte der sowjetische Parteichef seine Gelegenheit. Langsam rollte die Wagenkolonne nach der Ankunft durch die Straßen. Aus dem heruntergekurbelten Wagenfenster winkte der Gast aus Moskau und gelegentlich waren auch Gorbi-Rufe zu hören. Aber direkten Kontakt gab es erst später, nach der Kranzniederlegung im Ehrenmal gegen Militarismus und Faschismus. Nach dem Verlassen des Gebäudes, früher die neue Wache gleich neben dem Zeughaus, ließ Gorbatschow die Wagenkolonne stehen und überquerte die ganze Straßenbreite, um den wartenden jungen Leuten hinter dem Sperrgitter die Hand zu schütteln. Und dabei kam plötzlich der Zuruf, Gorbi, hilf uns. Der Mann aus Moskau wusste wohl, was gemeint war. Nur nicht in Panik verfallen, so seine Antwort. Schon bei der Ankunft war er offenbar von SED-Chef Honecker persönlich eingestimmt worden. Dieser habe ihm gesagt, so zitierte später die DDR-Nachrichtenagentur ADN Gorbatschow, dass westliche Rundfunkstationen die Berliner zum Aufstand aufgerufen hätten. ADN hatte tatsächlich mit diesen Worten Honeckers angebliche Befürchtungen wiedergegeben. Vor seinem Kontakt mit den Jugendlichen hatte sich Gorbatschow den wartenden Journalisten zugewandt. Auf die Frage, ob er die Situation in der DDR für gefährlich halte, erklärte er: Ich denke nicht. Ich glaube, Gefahren warten nur auf jene, die nicht auf das Leben reagieren. Dass Gorbatschow meint, auch in der DDR müssten Impulse aus der Gesellschaft aufgegriffen werden, ließ eine andere Bemerkung erkennen. Ich bin sicher, dass jedes Volk selbst bestimmen wird, was in seinem eigenen Land notwendig ist. Wir kennen unsere deutschen Freunde gut. Ihre Fähigkeit, das zu durchdenken. Und vom Leben zu lernen. Und die Politik vorherzubestimmen. Entsprechende Korrekturen einzubringen, wenn das notwendig ist. Und wir haben volles Vertrauen zu Ihnen. Das Wort vom Vertrauen wird die SED-Führung zweifellos gern hören, denn in der Bevölkerung ist die Unruhe offenbar erheblich gewachsen. Auch nach dem vorläufigen Abschluss der Massenflucht von DDR-Einwohnern über Prag und Warschau ist das Problem für Ost-Berlin nicht gelöst. Kaum war der Zug mit mehr als 600 Menschen aus der DDR aus Warschau kommend in Hannover eingetroffen, hatten sich schon wieder 200 Menschen bei der Bonner Botschaft in der polnischen Hauptstadt gemeldet. Hatte die DDR, die sich ihr verweigernden Bürger aus Prag und Warschau nur zähneknirschend ziehen lassen, so wollte sie andere zu ihrem Jubeltag zähnefletschend nicht hineinlassen. Selbst solche Besucher aus dem Westen, die über gültige Einreisepapiere verfügten, wurden an den Übergangsstellen von West-Berlin nach Ost-Berlin abgewiesen. Dahinter steckt offenkundig die Angst der DDR-Führung, dass der allzu enge Kontakt der Besucher mit den eigenen Leuten den oppositionellen Bewegungen zusätzlichen Auftrieb geben könnte. Zur Abschottung des SED-Regimes an ihrem Jubeltag ein Beitrag von Hans-Jürgen Fink. Ungebetene Gäste aus dem Westen mochte die Ostberliner Führung zum Staatsgeburtstag in der selbsternannten Hauptstadt nicht haben. Über 600 Menschen meldeten sich bisher bei den Westberliner Behörden, weil sie die Grenze nach Ostberlin nicht passieren durften. Vermutlich informieren nicht alle die Polizei von dem Einreiseverbot, sodass die tatsächliche Zahl der Abgewiesenen sehr viel höher sein dürfte. Betroffen sind vor allem Bundesbürger, aber auch Westberliner, die mit einem Tagesvisum einreisen wollten. Nur Verwandtenbesuche mit einem zuvor ausgestellten Visum, so argumentieren die Grenzsoldaten, sind derzeit möglich. Selbst Ausländer wurden am Checkpoint Charlie zurückgewiesen. Der meistbenutzte Übergang Bahnhof Friedrichstraße wurde für Westbesucher inzwischen total gesperrt. Alle Proteste der Bundesregierung und der westlichen Alliierten, die an die Verantwortung der Sowjetunion erinnerten, blieben bisher ergebnislos. Offenkundig fürchten die Sicherheitskräfte der SED, die Besucher, namentlich die jungen Leute, könnten die Festtage stören. Die wichtigsten Gäste zum DDR-Staatsfeiertag, die führenden Männer aus den sozialistischen Staaten, wurden mit Ausnahme des ungarischen Staatspräsidenten auf dem Flughafen Schönefeld von SED-Chef Honecker empfangen. Von Journalisten befragt, wie er sich denn jetzt fühle, meinte er wörtlich, hervorragend, totgesagte Leben länger. Auf die Frage, was er denn zum Flüchtlingsproblem meine, fragte der SED-Chef zurück, gibt es denn ein Flüchtlingsproblem? Und die Genossen um ihn herum klatschten Beifall. Zu den Zwischenfällen in Leipzig und Dresden sagte Honecker nur, die steht alles im neuen Deutschland. Dort aber ist darüber keine einzige Silbe zu lesen. Wie in den beiden Nächten zuvor kam es auch gestern Abend auf dem Dresdner Hauptbahnhof zu Demonstrationen. Mit Wasserwerfern und Schlagstöcken ging die Polizei gegen die Menschen vor. Aus der Menge wurden Jugendliche herausgegriffen und festgenommen. Ein Mann soll in Dresden ums Leben gekommen sein, diese Meldung aber wurde von der amtlichen DDR-Nachrichtenagentur ADN am Nachmittag dementiert. In Magdeburg versammelten sich gestern Abend, so wurde jetzt erst bekannt, rund 500 meist junge Menschen nach einem Friedensgebet im Dom zu einem Schweigemarsch. Dieser wurde durch Sicherheitskräfte aufgelöst. 100 bis 200 Personen wurden auf Lastwagen abtransportiert. Mindestens 4 Menschen wurden nach Angaben aus Kirchenkreisen dabei verletzt. Angesichts dieser Gewalttätigkeiten haben Kirchenvertreter und Mitglieder des neuen Forums, dessen Anhängerschaft inzwischen auf 10.000 Menschen gestiegen ist, aufs Neue zu Mäßigung und Gewaltlosigkeit aufgerufen. In einem offenen Brief an Michail Gorbatschow erinnert das neue Forum daran, dass in der DDR zur Lösung der anstehenden Probleme alle schöpferischen Kräfte mobilisiert werden müssten. Dazu werde der Dialog gebraucht und, so heißt es mit einem Gorbatschow-Zitat, die Demokratie wie die Luft zum Atmen. Die sozialistische Gesellschaft in der DDR solle so gestaltet werden, dass alle Bürger in diesem Land bleiben und bei Reformen konstruktiv mitarbeiten könnten. Schon gestern hatte die Dresdner Initiative Demokratische Erneuerung Gorbatschow um Unterstützung für Reformen in der DDR gebeten und argumentiert, die Sowjetunion trage als Siegermacht besondere Verantwortung. Die politische Lage werde immer stärker destabilisiert infolge der Dialogunwilligkeit der SED. Gewerkschafter der volkseigenen Borsigwerke in Ostberlin äußerten in einem jetzt bekannt gewordenen Brief an FDGB-Chef und SED-Politbüromitglied Harry Tisch scharfe Kritik an der Propaganda der staatlich gelenkten Medien. Bei der Darstellung der Ausreisewelle klafften Realität und Propaganda weit auseinander. Die DDR-Bürger hätten als mündige Persönlichkeiten einen Anspruch auf objektive Information. Angesichts der Stimmung im Lande mache sich Wettbewerbsmüdigkeit breit, lasse die Leistungsbereitschaft nach. Welche Stimmung in diesen Tagen in den Reihen der Sicherheitskräfte des SED-Regimes herrscht, wird in dem Leserbrief eines Kampfgruppenkommandeurs an die Leipziger Volkszeitung deutlich. Darin werden die Leipziger Demonstranten als gewissenlose Elemente bezeichnet, die kirchliche Veranstaltungen mit dem Ziel missbrauchten, staatsfeindliche Provokationen gegen die DDR durchzuführen. Wir sind bereit und willens, so heißt es wörtlich, diese konterrevolutionären Aktionen endgültig und wirksam zu unterbinden, wenn es sein muss, mit der Waffe. Weitgehend ungestört von westlichen Besuchern konnte die DDR-Führung mit ihren offiziell geladenen Gästen am Abend den Fackelzug verfolgen, zu dem Mitglieder der Jugendorganisation FDJ abkommandiert waren. Wie diese Parade in Ost-Berlin ablief, schildert Harald Kleinschmidt. Fackelzüge der FDJ gehören zum Ritual der DDR-Führung bei runden Geburtstagsfeiern. Mit Lichtdomen unseligen Angedenkens, mit kämpferischer Musik soll an das Gefühl der jungen Leute appelliert werden. Nachdenklichkeit ist nicht gefragt bei solchen Anlässen und auch nicht die leise Tonart. FDJ-Chef Eberhard Aurich lieferte die bekannten Sprüche ab, erwähnte die Zehntausende ausgereister Jugendlicher mit keinem Wort. Entschieden wenden wir uns gegen die Feinde des Friedens und des Sozialismus, gegen jene, besonders in der BRD, die unter der Flagge des Antikommunismus Revanchismus und Neofaschismus sich in unsere Angelegenheiten einmischen, unseren Arbeiter- und Bauernstaat angreifen und beseitigen wollen. Aber wir lassen nicht zu, das Rad der Geschichte zurückzudrehen. Wir wollen und wir werden unsere Zukunft im Sozialismus selbst bestimmen. Selbstbestimmung, ein großes Wort. 3 Stunden zog der Zug der zigtausend Jugendliche an Honecker und Gorbatschow vorbei durch die Straße unter den Linden, die schon seit gestern für den Verkehr von Kraftwagen und Fußgängern weitgehend gesperrt und frei von Westtouristen war. Die Parallelstraßen, dort wo die Fackeln und Scheinwerfer nicht leuchteten, waren voll von Stadtsicherheit und Polizei. An einem Torbogen an der Oberwaldstraße kam es zu lautstarken Auseinandersetzungen zwischen Polizisten und Ordnungsgruppen der FDJ auf der einen und jugendlichen Passanten auf der anderen Seite, die sich das Spektakel aus der Nähe ansehen wollten. Es gab keinen Durchlass für sie und es fielen wütende, zornige, bittere Worte. Dem